D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wenn ihr auf Facebook seid oder bei Twitter oder bei Google Plus, wisst ihr eigentlich, dass die Polizei da mitliest? Das macht sie, manchmal sogar ganz ohne Grund einfach so. Und manchmal erstellt sie dann auch ein komplettes Profil von euch mit allen Informationen, die sich online über euch so finden lassen. Netzautor Konstantin Sochawski, was sind denn das für Polizisten, die da im Netz unterwegs sind? Das sind Polizisten, die sind auf der sogenannten Online-Streife oder auch Facebook-Streife. Frag mich jetzt nicht, ob die eine Uniform dabei tragen. Die sind so zu Hause vorm Rechner. Genau. Die sind zum Beispiel bei der ZARD stationiert. Das ist die Zentralstelle für anders unabhängige Recherche in Datennetzen. Mhm. Beim Bundeskriminalamt sitzt die. Und ihre Aufgabe ist laut eigener Website die, Zitat, ständige, systematische, deliktsübergreifende, nicht extern initiierte Suche nach strafbaren Inhalten im Internet und Online-Diensten, einschließlich der Weiterverfolgung von dabei festgestellten strafrechtlich relevanten Suchverhalten. Also nochmal kurz, es geht jetzt nicht darum, einen Hinweis auf eine Straftat zu haben und dem danach zu gehen. Manche Polizisten gucken einfach mal so, vielleicht findet man ja was. Und wie ist das denn jetzt? Werden da jetzt nur die öffentlichen Informationen gescannt? Also wenn ich ein öffentliches Blog betreibe oder auch geschlossene Profile, jetzt mein Facebook-Profil? Auch dein Facebook-Profil, auch geschlossene Profile. Das schreiben die beiden Wissenschaftler Markus Oehrmann und Julian Staben. Sie haben zu diesem Thema, also Online-Streife, Facebook-Fahndung, kann man auch sagen, einen längeren Fachaufsatz verfasst. Er ist auf dem Verfassungsblog erschienen. Und da schreiben sie, Zitat, die sogenannte Facebook-Streifen sind mittlerweile Teil des Polizeialltags, wie die Antworten auf parlamentarische Anfragen auf Bundes- wie auf Landesebene zeigen. Bei diesen durchstöbern die Beamten mit den eigenen oder mit Fake-Accounts die netzwerköffentlichen Postings für sie interessante Personen. Also es werden eben nicht nur öffentliche Informationen ausgewertet, sondern auch solche, die man erst nach dem Einloggen mit einem Benutzerkonto erhält. Wenn die Beamten da unterwegs sind online, was können die da rausfinden? Na, zum einen natürlich das Offensichtliche, also alles, was bei dir auf deinem öffentlichen Profil steht. Vielleicht auch ein Foto mit einer Mütze. Entschuldigung. Je nachdem, wie tief und wie lang die recherchieren, können die aber auch, also natürlich nach Informationslage, ganze Profile erstellen mit Interessen, Persönlichkeitsstrukturen, also quasi so ein richtiges Dossier über eine Person. Persönlichkeitsstrukturen, wenn man die Mütze jeden Tag trägt. Ist das denn alles erlaubt? Ja, das ist die Frage. Genau dazu haben die Wissenschaftler Oehrmann und Staben geforscht und das auf dem Verfassungsblog veröffentlicht. Dann gibt es auch noch rechtstheoretische Überlegungen von Juniorprofessor für Strafrecht Tobias Singelstein auf dem Blog netzpolitik.org. Also es ist ja so, wenn die Polizei dein öffentliches Facebook-Profil oder auch dein Blog, was ja auch öffentlich ist, liest, kein Problem. Wenn sie aber Informationen gezielt zusammenträgt und von einer bestimmten Person dann ein richtiges Portfolio, ein Profil anlegt, dann ist das laut Singelstein schon ein Problem, denn dafür würde dann eine Rechtsgrundlage benötigt, zum Beispiel ein Beschluss des Staatsanwalts. Okay. Die Wissenschaftler Oehrmann und Staben, die argumentieren jetzt ganz ähnlich. Sie schreiben, in einem Facebook-Profil, da würde man ja seine Meinung äußern. Also reicht schon ein Like, das wäre auch schon eine Meinungsäußerung. Und deswegen greift hier die Meinungsfreiheit. Und in sozialen Netzwerken knüpfen wir soziale Beziehungen und deswegen greift das Persönlichkeitsrecht. Und wenn die Polizei jetzt darin rumfahndet, dann kommt es laut Oehrmann und Staben eben zu einem Eingriff in die Meinungsfreiheit und in das Persönlichkeitsrecht. Okay, die Meinung kann ich immer frei äußern und soziale Beziehungen immer noch knüpfen, oder? Könnte man jetzt sagen. Aber wenn du weißt, dass ein Ermittler mitliest, dann kommunizierst du vielleicht anders, nicht mehr so frei wie sonst. Ja. Und dann wäre es eben dann doch ein Eingriff in deine Handlungsfreiheit. Die wäre dann beschränkt. Was sagt denn jetzt die Polizei dazu? Ja, sie sagt, es werde nur in offenen Quellen recherchiert und deshalb ist es kein Eingriff in die Grundrechte, diese Recherche. Und die drei Wissenschaftler sagen, ist es eben doch. Die Polizei, die liest im Netz bei Twitter, Facebook und Google Plus mit und erstellt Profile über uns ohne einen besonderen Anlass. Was wir nicht wissen, ob sie dabei Uniform tragen. Konstantin Sochawski war das dazu. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?